Im Blickpunkt auch heute der Ansturm von DDR-Besuchern und die politische Entwicklung. Über 700.000 DDR-Bürger, so schätzt man, sind im Laufe des Tages über die offenen Grenzen nach Westen geströmt. Die Folge vielerorts drangvolle Enge, endlose Autoschlangen, aber auch volksfestartiger Trubel. Die DDR hat inzwischen 2,7 Millionen Visa für Westreisen erteilt. Bundeskanzler Kohl will noch in diesem Jahr DDR-Staats- und Parteichef Krenz treffen. Beide vereinbarten das heute in einem Telefongespräch. Krenz mahnte zu Besonnenheit und Realismus. Die Grenzöffnung sei eine Vorleistung im Interesse der Menschen. Eine Wiedervereinigung stehe überhaupt nicht zur Debatte, so Krenz im DDR-Fernsehen. Und nun zunächst nach Berlin. Schätzungsweise eine 500.000 DDR-Bürger nutzte heute die Gelegenheit, den Westteil der Stadt zu besuchen. Wegen des Massenandrangs reisten wieder viele unkontrolliert und ohne Visum ein. Nun ist sie es wirklich, die Brücke der Einheit. Unübersehbar der Strom der Menschen, die sich von Potsdam auf den Weg nach West-Berlin gemacht hatten. Die Klinikerbrücke, bis jetzt weltbekannt als Schauplatz spektakulärer westöstlicher Agentenaustauschaktionen, nun ein offener Übergang. DDR-Grenzer wie Westberliner Zollbeamte hatten heute vom Ansturm nahezu überrollt, das Kontrollieren sehr schnell aufgegeben. Trabi und Wartburgs kamen dicht an dicht. Wie überall in Berlin lief wenig später auch hier bald nichts mehr. Seit dem frühen Morgen riesige Warteschlangen vor Banken, Sparkassen, Postämtern, so hatte dies in der Stadt noch niemand erlebt. 100 D-Mark Begrüßungsgeld für jeden pro Jahr, schnell und unbürokratisch wurde ausgezahlt. Und dennoch mussten die Besucher von drüben häufig genug stundenlang in den Schlangen warten, bis dann der lang ersehnte Einkaufsbummel beginnen konnte. Und auch da dann bald alles überfüllt. An den Kassen wurde an diesem Tag auch DDR-Mark angenommen. Wechselkurs 100 für 10. In den Geschäften, besonders rings um den Kurfürstendamm, waren die Regale bis zum frühen Nachmittag nahezu leer gekauft. Obst, Schokolade, Lebensmittel aller Art, ganz oben auf den Einkaufszetteln. Das Angebot hier, viele, hat er es schon fast fassungslos gemacht. Aber wenn du sie zum ersten Mal siehst, dann bist du erst mal geschockt. Man kann also, ja nicht fassen irgendwie. Man kann nicht fassen. Ich konnte vorhin ja nicht richtig schreiben, den Zettel da auszufüllen, weil so hat die Hand gezittert. Und am Abend dann waren die Zustände in der Berliner Innenstadt nur noch chaotisch zu nennen. Nichts ging mehr im S-Bahnhof Zoo und unten in der U-Bahn war zeitweise der Verkehr zusammengebrochen. Auf dem Kudamm beginnt eine dritte lange Nacht der Freude. Jahre nicht mehr erlebt, Zuschauerrekorde dann auch hier beim Fußball im Olympiastadion. Die Hälfte der 50.000 von drüben. Mit einem ernsten Moment hatte dieser Tag heute Morgen am Brandenburger Tor begonnen. Bis gegen Mittag drohte die Situation an der Mauer zu eskalieren, als Demonstranten mit Brechstangen und Hämmern einen Teil der Mauer niederrissen. Wasserwerfer wurden von den DDR-Grenztruppen eingesetzt, Postenketten bezogen auf der Mauerkrone Stellung. Und die Westberliner Polizei drängte schließlich die Menschenmenge zurück. Der Tag verlief ohne weitere Zwischenfälle. Wir schalten nun direkt zum Brandenburger Tor. Wie es dort aussieht, schildert uns Ruprecht Eser. Ja, hier bleibt es bei Spannung und Anspannung. Die Operation Deeskalation gestaltet sich schwierig. Eben kurz vor Beginn der Heute-Sendung sind die DDR-Truppen, die Offiziere und Soldaten, von der Mauer heruntergestiegen. Offensichtlich, nachdem es eine Vereinbarung mit der Westberliner Polizei gegeben hat, dass man die Mauer nicht besetzt halte von DDR-Seiten, solange die Westberliner Polizei dafür sorgt, dass es keinen Angriff auf diese Mauer gibt. Aber auch das muss man wohl sagen, die Situation heute Abend wird schwierig werden, denn wie aus Polizeikreisen zu hören ist, sind Leute hierher unterwegs, die sonst in anderem Zusammenhang in Kreuzberg von sich reden gemacht haben. Also ein schwieriger Abend, so viel für den Augenblick zurück ins Heute-Studio. Die DDR-Behörden erteilen mittlerweile Visa für Westreisen praktisch am Fließband. 2,7 Millionen wurden bis zum Nachmittag ausgestellt. Diese Zahl nannte die amtliche Nachrichtenagentur ADN. Die Reisevermerke würden weiterhin unbürokratisch erteilt. An den Grenzübergängen in Ostberlin den ganzen Tag über riesige Schlangen, die hier rund um die Friedrichstraße. Insgesamt 100.000 auf dem Weg in den Westen. An manchen Übergängen ließen die Grenzer zumindest phasenweise ohne jede Kontrolle passieren, um den Andrang überhaupt noch bewältigen zu können. Über Nacht eröffnete die DDR neue Übergänge wie hier zwischen den Berliner Bezirken Prenzlauer Berg und Wedding. Direkt an der Grenze Ausgabe der Visa im Schnellverfahren. Für viele auch heute nach Jahren die erste Gelegenheit, in den anderen Teil der Stadt zu kommen. Nach 28 Jahren wieder. Hat ja recht. Wir warten alle drauf. Oder haben drauf gewartet. Ja, auf jeden Fall. Ihr kennt es ja noch von früher. Sind das jetzt die Entscheidungen, die wirklich neues Vertrauen schaffen? Sie sollten eigentlich, aber wir müssen erst noch abwarten. Das reicht aber noch nicht. Zumindest für meine Begriffe noch nicht. Was fehlt Ihrer Meinung nach? Na, noch eine ganze Menge. Wirtschaftlich auf jeden Fall. Änderungen eintreten. Freie Wahlen, ist normal. Das neue Forum beschloss heute auf einer landesweiten Konferenz in Ost-Berlin zur nächsten Volkskammerwahl mit eigenen Kandidaten anzutreten. Trotz SED-Aktionsprogramm bleibt die Reformgruppe skeptisch, misstraut vorgetäuschter Einigkeit. Na, im Moment sind sich alle einig. Jeder will eine Wahlrechtsreform, jeder will eine Rechtsreform, jeder will ein Pressegesetz, jeder will Freizügigkeit. Ich glaube, das wird dann im Detail bei der Durchführung zu großen Meinungsverschiedenheiten. Alle unsere Wörter sind unterschiedlich interpretierbar. Demokratie, Sozialismus, Freiheit, da versteht jeder etwas anderes. Insbesondere verstehen die verschiedenen politischen Strömungen alle etwas anderes. Die SED etwas anders als wir, das muss ausgetragen werden. Noch schwieriger ist mit den Blockparteien. Die haben nach meinem Eindruck eine Profilneurose und versuchen sich also nach vorn zu spielen und sich nun als die Reformer anzubieten, obwohl sie 40 Jahre lang das ganze Theater mitgespielt haben. Das sehe ich nicht ein. Bei einer Kundgebung in Leipzig haben rund 6000 SED-Mitglieder die Einberufung eines Sonderparteitages gefordert. Damit soll die Handlungsfähigkeit der Partei wiederhergestellt werden. Redner erklärten, man sei zur Zusammenarbeit mit allen bereit, die auf der Grundlage der Verfassung stehen. Die SED müsse sich den Interessen des ganzen Volkes verpflichtet fühlen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Rau, der anlässlich der Eröffnung der nordrhein-westfälischen Kulturtage in Leipzig war, informierte sich bei Vertretern der Oppositionsgruppen über die Situation in der Messestadt. Anschließend reiste Rau nach Dresden weiter, wo er mit dem SED-Politiker Motrow zusammentrifft. Bundespräsident von Weizsäcker wird morgen nach Berlin reisen, um sich vor Ort über die Lage in der Stadt zu informieren. Er will unter anderem an einem Gottesdienst in der Gedächtniskirche teilnehmen. Ähnlich wie in Berlin sah es heute auch in den grenznahen Gebieten der Bundesrepublik aus. Verstopfte Straßen, überfüllte Innenstädte. Vor den Grenzübergängen stauten sich die Autos der DDR-Besucher kilometerlang. Allein vor Helmstedt soll es einen Stau von 70 Kilometern gegeben haben, der noch über Magdeburg hinausragte. Zur Entlastung hat die DDR inzwischen bei Bad Harzburg die Grenze geöffnet. Seit dem Nachmittag kann man über Eckartal zu Fuß nach Niedersachsen einreisen. Insgesamt kamen heute schätzungsweise weit über 200.000 DDR-Besucher ins Bundesgebiet. Man erwartet, dass fast alle zurückkehren. Geradezu endlos waren heute die Schlangen der Wartburgs, Trabis und Laders, die sich vor den Grenzübergängen in Norddeutschland stauten. Über 15 Kilometer lang die auf der Autobahn Berlin-Hamburg. Dennoch betrug die Wartezeit bei der Abfertigung hier nur 2 Stunden. Am nördlichsten Übergang, in Lübeck-Stutup, stauten sich die DDR-Fahrzeuge Stoßstange an Stoßstange bis über 25 Kilometer weit in die DDR hinein. Grenzoffiziere der DDR beschwerten sich beim Bundesgrenzschutz über eine zu langsame Abfertigung. Heute Morgen haben Offiziere der DDR-Grenztruppe von Selmsdorf kommend um schnellere Abfertigung auf Bundesgebiet gebeten. Eine ungewöhnliche Situation, denn sonst war es ja häufig umgekehrt der Fall. Die mittlerweile weltberühmten Trabis verstopften den ganzen Tag die Innenstadt von Lübeck. Marktstände und Läden hatten bis in den Abend hinein geöffnet. Bananen waren bereits am Mittag restlos ausverkauft. An die 20.000 DDR-Besucher wurden in Lübeck bis zum späten Nachmittag gezählt. Lange Schlangen vor den Auszahlungsstellen für das Begrüßungsgeld. Am Mittag waren die Kassen der Stadt leer. Kaufhäuser und Geldtransportunternehmen mussten aushelfen. Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth besuchte heute die offene Grenze bei Duderstadt. Circa 50.000 DDR-Bürger haben hier den heutigen Tag bis jetzt zu einem Besuch im Westen genutzt. In ihren Gesprächen beeindruckte Rita Süssmuth vor allem, mit welcher Spontanität und mit welchem Stolz die DDR-Reisenden ihre neue Freiheit erlebten. Haben sie aber toll gemacht. Jede Woche auf die Straße. Ja. Das musste ganz sein. Toll. Das musste sein. Viele DDR-Reisende wollten der Bundestagspräsidentin persönlich die Hand geben und sich bedanken für die Unterstützung, die sie bisher in der Bundesrepublik spüren konnten. Zehntausende werden noch heute Nacht und morgen am Grenzübergang in Duderstadt erwartet. Am bayerischen Grenzübergang Rudolfstein bei Hof. 100.000 DDR-Bürger reisten hier in die Bundesrepublik ein. Dafür nahmen sie 7 Stunden Wartezeit in Kauf. In Hof kamen in 3 Zügen der Deutschen Bundesbahn weitere 7.000 Personen an. Fast alle wollten nur eines, ein paar Stunden in der Freiheit verbringen. Post und Sparkassen hatten Schwierigkeiten, das Begrüßungsgeld von 100 Mark auszuzahlen. Die Innenstadt von Hof war völlig überfüllt. Die Kaufhäuser erlebten einen ungeheuren Ansturm. Die Ladenschlusszeiten wurden für heute und morgen aufgehoben. Gekauft wurde all das, was es drüben selten oder gar nicht gibt. Die Einkaufstüten waren prall gefüllt. Das Geld wurde bis auf den letzten Pfennig ausgegeben. Gestern Nacht noch hatte am Grenzübergang Schirnding eine Nachricht für Verwirrung gesorgt. DDR-Bürgern wurde auf einem Handzettel mitgeteilt, dass sie über Drittländer nicht mehr aus der DDR ausreisen dürften. Das konnte im Laufe des Tages nicht bestätigt werden. Wie auch immer, der Zustrom an der deutsch-tschechischen Grenze ist fast verebbt. Bundeskanzler Kohl und DDR-Staats- und Parteichef Krenz werden sich möglicherweise Anfang Dezember treffen. In dem Telefonat mit Kohl betonte Krenz, die neue Reiseregelung der DDR werde nichts am Bestand der Grenze ändern. Krenz im DDR-Fernsehen weiter, es gebe zwei völlig souveräne deutsche Staaten, die gut miteinander auskommen müssten. In einer Sondersitzung des Bundeskabinetts am Mittag hatte Kohl die DDR noch einmal zu einem grundlegenden Wandel in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft aufgefordert. Nach der Sondersitzung des Kabinetts die mit Spannung erwartete Pressekonferenz von Bundeskanzler Kohl heute Mittag. Er wurde begleitet vom Innenminister und vom Regierungssprecher. Kohl berichtete von seinen Eindrücken gestern in Berlin und sprach von den bewegendsten Erfahrungen seines Lebens. Was in der DDR geschieht, sagte er, verfolgen wir mit heißem Herzen. Gleichzeitig aber der Appell, besonnen zu bleiben und mit kühlem Verstand zu handeln. Wichtig ist jetzt vor allem, dass das Recht der Menschen, frei zu reisen, auf Dauer anerkannt wird. Doch Reisefreiheit allein genügt nicht. Ich bekräftige, was ich in meinem Bericht zur Lage der Nation im geteilten Deutschland am vergangenen Mittwoch gesagt habe. Die Menschen in der DDR haben ein Recht auf freie Meinungsäußerung, auf eine freie Presse, auf freie Bildung von Gewerkschaften, auf freie Gründung von unabhängigen Parteien, auf freie, gleiche und geheime Wahlen. Unsere Landsleute sind dabei, sich diese Freiheiten zu erkämpfen. Sie haben dabei selbstverständlich unsere volle Unterstützung. Er habe ausführlich mit dem DDR-Staatsratsvorsitzenden telefoniert und dabei vereinbart, dass Kanzleramtsminister Seiters am 20. November zu Sondierungen in die DDR reist. Kohl berichtete, er habe auch mit Staatspräsident Mitterrand, Premierministerin Thatcher, Präsident Bush und Generalsekretär Gorbatschow telefoniert. Zum Thema Übersiedler attackierte Kohl heftig SPD-Politiker. Wir grenzen niemanden aus und ich verwahre mich ganz entschieden dagegen, dass jetzt führende Sozialdemokraten einer beschämenden Weise versuchen, Emotionen, Ressentiments gegen die Landsleute zu schüren. Ich will dabei Willy Brandt ausdrücklich ausnehmen. Innenminister Schäuble berichtete, dass von 125.000 Besuchern, die gestern und heute aus der DDR gekommen seien, weniger als 5% Aufnahmeanträge in der Bundesrepublik gestellt hätten. Für weitere Übersiedler sähe er keine Probleme. Es gäbe genügend Aufnahmekapazität. Bundeskanzler Kohl hat die Forderung der SPD nach einem runden Tisch in der Bundesrepublik abgelehnt. Eine solche Einrichtung, so Kohl, sei bei der Ablösung von Diktaturen wie in Polen oder jetzt in der DDR nützlich. In der Bundesrepublik sei sie bei der Lösung anstehender Probleme nicht gefragt. Die SPD hatte die Gespräche am runden Tisch gefordert, um die weitere Zusammenarbeit mit der DDR voranzutreiben. Am Vormittag beschäftigte sich die SPD-Führung mit den Ereignissen der letzten Tage. Ein neues SPD-Plakat. Worte von Willy Brandt, dazwischen liegen 28 Jahre. Zu den Vorwürfen des Kanzlers Anke Fuchs. Ich habe den traurigen Eindruck, dass der Bundeskanzler dem Stress der letzten Tage nicht gewachsen ist und jetzt wild um sich schlägt. Auf der Tagesordnung wäre doch jetzt, gemeinsam dafür zu sorgen, dass wir mit den Problemen fertig werden, die nach den glücklichen Tagen der letzten Woche auf uns zukommen werden. Gemeinsamkeit ist gefragt und nicht parteipolitische Polarisierung. Bonn, 12 Uhr Mittag. Ergebnisse von SPD-Gremiensitzungen präsentieren der SPD-Ehrenvorsitzende Willy Brandt und Hans-Jochen Vogel. Zunächst Dank. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten danken Willy Brandt. Sein Lebenswerk hat in diesen Tagen die Krönung erfahren. Das ist gestern auch von der überwältigenden Kundgebung vor dem Schöneberger Rathaus von den Menschen bestätigt worden. Vogel forderte eine deutschlandpolitische Debatte im Bundestag, getrennt von der Debatte über die Polenreise des Kanzlers. Und außerdem... Wir fordern für die Bundesrepublik die Einrichtung eines runden Tisches, an dem die Bundesregierung, die Länder, die Parteien, die kommunalen Spitzenverbände, die Wohlfahrtsverbände, die Kirchen und auch die beiden Tarifparteien, also die Arbeitgeberseite, Wirtschaft und die Gewerkschaften, beteiligt werden. Integration der Übersiedler und Soforthilfsmaßnahmen für die DDR sollten dadurch verbessert werden. Berlins regierender Bürgermeister Momper hat Bundeskanzler Kohl eklatantes Versagen vorgeworfen. Kohl habe offenbar Schwierigkeiten, die neu gewonnene Identität der DDR-Bevölkerung zu akzeptieren. Gefragt seien nicht das Denken von vorgestern und ein Faseln von Wiedervereinigung, sondern die praktische Kooperation mit der DDR. Hier habe die Bundesregierung bislang versagt, sagte Momper. Zuvor hatte der Bundeskanzler kritisiert, dass Momper bei der gestrigen Kundgebung vor dem Schöneberger Rathaus vom Volk der DDR gesprochen hatte. Er frage sich, so Kohl, ob Momper im Sinne des Grundgesetzes noch das gleiche Verfassungsverständnis habe. Und nun aus Bonn ein Kommentar von Wolfgang Herles. Der Kanzler sprach vom heißen Herzen und vom kühlen Verstand. Wie geht das zusammen? Offenbar nicht gut. Mit kühlem Verstand hat der Kanzler Gespräche aufgenommen mit Bush, mit Gorbatschow, mit Krenz. Die Lage darf nicht aus der Kontrolle geraten. Das heißt, die Menschen der DDR müssen davon überzeugt werden, sich am Aufbruch in der DDR zu beteiligen, nicht am Aufbruch aus der DDR. Dass es in Bonn für diesen Fall keine gründlich vorbereiteten Handlungsmodelle gibt, bis zuletzt die Parteien Deutschlandpolitik mit Visionen statt mit Strategien bestritten haben, erweist sich als Nachteil. Eines aber ist klar, eine soziale Marktwirtschaft in der DDR zu schaffen, ist unumgänglich, kostet aber viel zu viel Zeit, um das Ausbluten des Landes zu stoppen. Deshalb stehen erst einmal Dinge an, die den Menschen in der DDR sofort und direkt helfen. Sie brauchen außer Freiheit zum Beispiel vernünftige Autos und Geld, um zu reisen, oder Telefone, die funktionieren. Und darüber wird Kohl alsbald mit Krenz sprechen. Soweit, so gut, der kühle Verstand, aber das sind noch die heißen Herzen. Es widerspricht jeder Vernunft, wenn in dieser Stunde Parteiführer aufeinanderschlagen. Wer so tut, als sei der Umsturz in der DDR vorwiegend sein Verdienst, beleidigt den kühlen Verstand seiner Wähler. Wichtigtuerisch beschwört die SPD mit der Forderung nach einem sogenannten runden Tisch den nationalen Notstand. Der Notstand herrscht aber nicht in unserem Land, sondern in der DDR. Und der Kanzler übertreibt, wenn er die Verfassungstreue des Berliner Bürgermeisters anzweifelt. Die heißen Köpfe sollten nicht vergessen, dass Grundsatzdebatten um die Einheit jetzt die Hilfe hemmen. Im Augenblick geht es nicht um die Einheit, sondern um ein Höchstmaß an Einigkeit zwischen den Regierungen in Ost-Berlin und Bonn. Aber ohne ein vernünftiges Maß an Einigkeit unter den Bonner Parteien ist das nicht zu haben. Bundeskanzler Kohl ist am Nachmittag wieder in Warschau eingetroffen, um dort seinen Polenbesuch fortzusetzen. Er hatte die Visite wegen der Ereignisse in der DDR unterbrochen. Flughafen Warschau, kurz vor 17 Uhr. Journalisten und ein kleiner Kreis deutsch-polnischer Diplomaten erwarten die Rückkehr des Kanzlers. 24 Stunden lang hatte man in der polnischen Hauptstadt gerätselt, ob der unterbrochene Besuch überhaupt fortgesetzt werden würde. Nach dem Verlassen der Maschine gibt sich der Kanzler gelöst, steht jedoch noch ganz unter dem Eindruck der vergangenen Stunden, der Ereignisse an der deutsch-deutschen Grenze. Ich war kaum im Bett. Ich will jetzt erstmal meine Gedanken ordnen, denn ich komme ja von einem Feld der Tätigkeit zum anderen. Ich freue mich vor allem, dass meine polnischen Gesprächspartner erlebt haben, dass ich beim Wort halte, zur Stunde wieder da bin. Am Abend ist ein informelles Programm vorgesehen. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Morgen wird dann das offizielle Programm mit einer Messe im niederschlesischen Kreisau wieder aufgenommen. Neben Helmut Kohl wird auch der polnische Ministerpräsident Mazowiecki teilnehmen. Der Rate ist da noch nicht gezahlt. Berlin vor allem erlebt Tage wie wohl noch nie in seiner Geschichte. Vom Brandenburger Tor meldet sich Christine Kollmann. Im Vergleich zur Innenstadt von West-Berlin ist es hier am Brandenburger Tor immer ein wenig angespannte Atmosphäre. Es gibt Sprechchöre, die rufen, die Mauer muss weg, Plakate werden gespannt und manche versuchen auch wieder in die Nähe der Mauer zu kommen. Aber die ist seit heute Morgen oder seit heute Mittag geschützt von Polizeiwagen und im Moment bleibt es also bei Sprechchören und insgesamt ist die Situation ganz friedlich. Der regierende Bürgermeister ist aber gerade noch hierher gekommen ans Brandenburger Tor, um mal nach dem Rechten zu sehen und um auch die Stimmung ein bisschen zu beruhigen, Herr Momper. Und es gibt auch ganz neue Vereinbarungen zwischen der Polizei Ost-Berlin und West-Berlin. Was haben Sie da heute gemacht? Ja, der Polizeipräsident Scherz war heute in Ost-Berlin und hat über die praktischen Fragen der Zusammenarbeit, die sich etwa bei der Verkehrslenkung und bei allen anderen Fragen ja immer mehr stellen, gesprochen. Man hat vereinbart, dass eine Leitung installiert wird, sodass man sich leicht miteinander besprechen kann. Das hat sich doch als notwendig herausgestellt. Wir werden morgen früh um 8 Uhr die Eröffnung des neuen Grenzüberganges Potsdamer Platz mitten in der Stadt also haben. Das alte Herz Berlins, das wird bald wieder schlagen. Das macht mein Amtskollege in Ostberlin, der Kollege Krack, und auch ich werde dort hingehen natürlich. Das ist wirklich ein großer Fortschritt. Wir haben jetzt einige Grenzübergänge mehr bekommen, sodass es leichter ist mit dem Verkehr. Und ansonsten war heute der Tag des Wiedersehens. 800.000 Menschen aus der DDR bei uns in der Stadt zu Gast. Es sind immer noch viele. Viele Westdeutsche sind gekommen auf den Kurfürstendamm. Es ist große Stimmung. Ja. Kurzes Wort. Hier scheint die Stimmung manchmal ein bisschen überzuschlagen im Vergleich zu den friedlichen Situationen in der Stadt. Ein Wort von Ihnen. Kurz. Ja, ich muss zur Vernunft gemahnen und auch zur Besonnenheit. Es nützt nichts von Westen her, dieses schreckliche Bauwerk nun anzuknabbern. Manche, die wollen schon Souvenire haben. Bisher ist alles so friedlich und so toll gegangen, auch von den Grenzern aus Ostberlin. Und dabei soll es auch bleiben. Man soll niemanden provozieren und niemanden so weit bringen, dass die Nerven durchgehen. Wir wollen es weiterhin friedlich behalten und da habe ich auch heute in diese Richtung appelliert. Gut, so viel, so kurz vom Brandenburger Tor zurück nach Hamburg. 800.000 Menschen aus Ostberlin und der DDR also, die heute nach Westberlin gekommen sind. Und wenn es Schwierigkeiten gab, dann hatten sie nichts zu tun mit Behörden, mit Grenz- oder Volkspolizisten, sondern mit der schieren Masse Mensch, die fast über Nacht in die Halbstadt strömte. Aus Westberlin, Robin Lautenbach. An symbolischen Szenen war heute kein Mangel. Freie Fahrt für die Züge, die zum ersten Mal seit 28 Jahren wieder in der Station Janowitzbrücke hielten, direkt unter dem Ostberliner Zentrum. Der Bahnhof wurde heute zum Grenzübergang. Lange vor der ersten Fahrt warteten die Ostberliner. Einblicke bot der ebenfalls neu eröffnete Übergang Bernauer Straße zwischen Wedding und Prenzlauer Berg. Auch in Kreuzberg wurde heute noch ein Durchlass geschaffen. In der Bernauer Straße war alles ganz provisorisch. Unbesehen wurden alle Ausweise abgestempelt. Jeder konnte durch. Und es kamen viele. Unübersehbar viele. Und das den ganzen Tag lang. In Westberlin waren S-Bahnen, U-Bahnen und Busse ständig überfüllt. Aber in der Innenstadt boten nur noch die Züge ein garantiertes Durchkommen. Mehrere hunderttausend besuchten Westberlin und die allermeisten führte der Weg zunächst zu den Bankfilialen und Postämtern in allen Stadtteilen, die den ganzen Tag offen hielten, um das Begrüßungsgeld abzuholen. Einige wollen jetzt auch die Nacht über die Türen nicht schließen. Der Kurfürstendamm und die anliegenden Straßen mussten am Mittag für den Autoverkehr gesperrt werden. Wer Einreise und Warten am Bankschalter überstanden hatte, der konnte dann endlich einkaufen gehen. Viele Geschäfte blieben bis zum Abend offen. Die neuen Kunden mussten sich erst an die grellen Farben und das Angebot gewöhnen. Natürlich einfach toll, ne? Wir sind, im Prinzip sind wir geblendet, dass wir gar nicht wissen, was wir in unseren Korb packen sollen. Dankeschön. Meine Mutti kauft nicht sowas. Naja, man muss das erstmal in sich aufnehmen jetzt irgendwie. Das ist, ich weiß nicht, irgendwie überwältigend, ja. Schön ist es. Das hat uns sehr gefallen jetzt, aber jetzt sind wir froh, wenn wir nach Hause fahren können. Sehr anstrengend. Für das Prestige der DDR noch immer die empfindlichste Stelle ist das Brandenburger Tor. In der Nacht schon war die Krone der Mauer von westlicher Seite beschädigt worden. Und am Vormittag versuchten Angetrunkene, ein Teilstück umzustürzen. Nachdem die Westberliner Polizei eingegriffen hatte, konnten Grenzsoldaten das Betonteil wieder aufrichten. Am Nachmittag war die Stimmung friedlicher, sodass die aufgezogenen Grenzsoldaten auf und hinter der Mauer auch etwas Zeit zur Muße hatten. An der Vorderseite versuchten große und kleine Souvenirjäger immer wieder, kleine Mauerstücke zu erbeuten mit wechselndem Erfolg. Ein DDR-Bürger machte dann ein Geschäft daraus. Er verkaufte angeblich Original-Mauerbrocken, das Stück für 1 Mark West. Drüben in Ostberlin hat wieder mal ein SED-Funktionär erfahren müssen, dass die Genossen auch nicht mehr sind, wie sie mal waren, nämlich lammfromm und geduldig. Sieber heißt der Mann, ist Kandidat des Politbüros und heute Nachmittag hat er vor dem Parteikader einer Maschinenfabrik im Stadtteil Marzahn eine Rede zu halten versucht. Über 20 Minuten ist er nicht hinausgekommen, dann haben ihm die Genossen das Manuskript um die Ohren gehauen und ihn auf den Teppich zurückgepfiffen. Einer hielt sein Parteibuch hoch und war sich gar nicht sicher, dass er es am Abend noch mit nach Hause nehmen würde. Der Ton ist rau geworden, auch an der Staatspartei. Ansonsten war es heute verhältnismäßig ruhig drüben, lebendig nur an den Plätzen, an denen der Strom der Heimkehrer aus West-Berlin vorüberzog. Ein Bericht von Erhard Thomas. Der Übergang Bernauer Straße in Ost-Berlin heute Abend. Erst letzte Nacht hatten DDR-Grenzsoldaten diese zusätzliche Schneise in die Mauer gerissen. Vor 28 Jahren, als sie errichtet wurde, waren hier Leute aus Verzweiflung aus dem Fenster gesprungen. Daran erinnern noch ein paar Blumen von irgendjemand in aller Stille dort niedergelegt. Nun strömen sie zurück nach ein paar Stunden Aufenthalt im Westteil der Stadt. Einer hat sich etwas Besonderes mitgebracht, ein Stück Mauer. Um eine Abgrenzung und dann war es ein schönes Souvenir. Wir wohnen hier zwei Straßen weiter und gucken mal drauf, ja. Nicht zu fassen für uns. Gleichzeitig drängen auch heute Abend noch Zigtausende gen Westen. Die Volkspolizei fährt Sonderschichten und stempelt im Akkord. Wann stehen Sie denn schon? Heute früh. Aber bitte, ich habe jetzt was zu tun. Ne? Sehen Sie. Kommen Sie wieder? Ja, bitte. Erstmals trafen sich heute der Kommandeur der Grenzschutztruppen Ost mit dem Berliner Polizeipräsidenten West am Checkpoint Charlie. Der Hauptgrund, die gespannte Lage am Brandenburger Tor. Aber auf höchster Ebene telefonierten heute Helmut Kohl und Egon Krenz. Und da ging es auch um Höheres. Jetzt ist es vor allem wichtig, dass wir den Menschen dienen und nicht Dinge auf die Tagesordnung setzen, die nicht zur Debatte stehen. Ich habe keinen Hehl daraus gemacht, dass die Frage der Wiedervereinigung keine Frage ist, die mich jetzt beschäftigt und dass diese Frage überhaupt nicht auf der Tagesordnung steht. Schon im Laufe des Nachmittags zogen viele mit westlichen Plastiktüten bewaffnet wieder nach Hause. Sie waren weniger mit dem Gedanken an Wiedervereinigung beschäftigt, mehr mit ihren ersten Eindrücken von jenseits der Mauer. 800.000 Besucher aus der DDR heute in West-Berlin. Noch einmal schätzungsweise 500.000 in der Bundesrepublik. Und was in den Grenzübergängen zwischen der Ostsee und dem Bayerischen Wald an Problemen entstand, das hatte mit den Fahrern der Trabis zu tun und all der anderen Autos, die für einen Tag oder zwei in den unbekannten Westen wollten. Zwei Berichte, Ulrich Semmler aus Lübeck und Thomas Rex aus Hof in Bayern. Unter Pauken und Trompeten und endlos stürmischem Beifall von mittlerweile wieder über 5000 Lübeckern rollen zur Stunde am Grenzübergang Schlutup noch immer lange Trabi-Schlangen gen Westen. Rund 25.000 DDR-Bürger, zumeist aus Mecklenburg, haben hier heute die Grenze überfahren. Der Rückstau reichte zeitweise bis Wismar und Schwerin, war also über 30 Kilometer lang. In Lübeck ging fast nichts mehr, die Stadt platzte aus allen Nähten. Für D-Mark West mussten die DDR-Bürger stundenlang Schlange stehen, der Stadtkasse ging das Geld aus, Banken und Kaufhäuser sprangen in die Bresche und verteilten das übliche Begrüßungsgeld von pro Kopf 100 Mark. Die PKWs Marke Ost parkten die gesamte Innenstadt zu. Morgen soll es ähnlich werden, wenn eine zweite sonntägliche Reisewelle über die Grenze nach Lübeck schwappt. Ja, und ein Ende des Reisebooms ist noch längst nicht in Sicht. Stündlich rollen hier in Schlutup rund 1500 DDR-Fahrzeuge über die nunmehr offene Grenze. Über den Daumen gerechnet sind das in den kommenden Abendstunden noch einmal weitere 20.000 DDR-Bürger, die jetzt ihren Traum von einer Reise in den Westen wahrmachen. Bis zur Stunde haben bereits über 10.000 DDR-Bürger nach ihrem Tagesausflug die Rückreise angetreten. Zwischen Lübeck und Grenze stauen sich die Fahrzeuge über 14 Kilometer Länge. Erste Eindrücke nach dem Tag im Westen. Ganz wunderbar. Ja. Was haben Sie gemacht? Ja, na, wir haben uns Lübeck ein bisschen angeguckt, die Geschäfte gebummelt. Ja, es war sehr schön. Es war toll. Also wann werden Sie wiederkommen? Sobald wie möglich. Das kann man gar nicht beschreiben. Das muss man gesehen haben. Hier die ganze Bevölkerung begrüßt uns. Ne? Also das muss man gesehen haben. Das ist wirklich wahr. Wollen Sie wiederkommen? Immer. Immer. Zu jeder Zeit. Aber nicht für immer? Nein. Also ich habe mein Zuhause auf der anderen Seite. Ja. Und ich habe mir das erarbeitet. Und ich komme gerne hierher zu Besuch. Und ich werde auch versuchen, dass ich hier irgendwie einen Bekanntenkreis kriege, dass man es enger zusammenknüpft. Also nochmals, schönen Dank für alles. Ciao. Tschüss. Schönen Dank für alles. Kleiner Grenzverkehr, aber mit umgekehrten Vorzeichen. Seit heute Morgen können DDR-Besucher problemlos mit der Eisenbahn vom thüringischen Saalfeld nach Ludwigstadt in Oberfranken und weiter bis nach Nürnberg fahren. Über 3000 Menschen kamen in einem Sonderzug in zwei planmäßigen Zügen. Volksfest auf dem Rathausplatz. 700 DDR-Besucher nutzten die erste Station im Westen, um das andere Deutschland in Augenschein zu nehmen. Dazu gab es kostenlose Verpflegung. Fast alle waren noch nie in der Bundesrepublik gewesen und hatten daher Anspruch auf die 100 Mark Begrüßungsgeld. Und dann Wiedersehensfreude, Einkaufsbummel und Gespräche über den Umbruch in der DDR. Auch in Melrichstadt und Coburg drängten sich die Besucher. Am Grenzübergang Rudolfstein, Autobahn Nürnberg-Berlin, stauten sich die Trabis seit der Nacht. Am Mittag gab es hier 7 Stunden Wartezeit bei der Einreise. Die Innenstadt von Hof war ein Hauptziel der Touristen. Durch die verlängerte Öffnungszeit der Geschäfte konnten die DDR-Bürger bis zum Abend einkaufen. Die Lage am Grenzübergang Schirnding hat sich entspannt. Über die GSSR reisten noch rund 25 Besucher pro Stunde ein. Willy Brandt muss es geahnt haben. Fast beschwörend hat er heute davor gewarnt, die Öffnung der Grenzen, den Aufbruch in der DDR, parteipolitisch auszuschlachten. Aber die Versuchung ist allemal größer. Und so haben sich denn die Unionsparteien und die SPD heute kräftig beharkt. Bundeskanzler Kohl, verärgert vielleicht durch den kritischen Empfang gestern vor dem Schöneberger Rathaus, stellte Walter Mompers Verfassungsverständnis in Frage. Und der Berliner Bürgermeister gab dem Kanzler kräftig raus mit dem Vorwurf, Kohl habe in einer entscheidenden Situation in der deutschen Geschichte eklatant versagt. Er lebe offenbar an den Gefühlen der Menschen in dieser historischen Stunde vorbei. Nichts wissen will der Kanzler auch von Willy Brandts Vorschlag, alle Kräfte der Bundesrepublik an einem runden Tisch zu versammeln, um zu erörtern, wie die Hilfsbereitschaft gegenüber der DDR konkretisiert werden könnte. An runden Tischen, so Kohl, werde in Diktaturen Politik gemacht. Nicht nur, muss man wohl hinzufügen, auch bei uns hat es jahrelang eine konzertierte Aktion gegeben. Der Tag in Bonn, ein Bericht von Werner Schaver. Die Telefonrechnung des Kanzleramtes dürfte schlimm aussehen. Kohl telefonierte und telefonierte. Mit Washington, Paris, London, Madrid. Alle gratulierten zur Grenzöffnung. Mit Gorbatschow, der war auch zufrieden. Mit Krenz, den will er bald besuchen. Das berichtete der Kanzler der Ministerrunde, die zu einer Sondersitzung zusammenkam. Danach der Kanzler vor der Presse. Ich habe dem Staatsratsvorsitzenden ausdrücklich gesagt, es ist unsere Politik und Ziel unserer Politik, dass die Menschen in ihrer Heimat bleiben können, dass sie dort Bedingungen vorfinden, die sie nicht veranlassen, wegzugehen. Wir sind der Überzeugung, dass Hilfsmaßnahmen nur dann einen wirklichen Sinn haben und erfolgreich sind, wenn das System der staatlichen Planwirtschaft durch eine sozial verpflichtete marktwirtschaftliche Ordnung abgelöst wird. Aktivität auch bei der Opposition. Im Ollenhauer Haus tagten SPD-Präsidium und Vorstand. Man dankte Willy Brandt für seine langjährige Politik. Sein Lebenswerk, so erklärte Vogel, habe in diesen Tagen seine Krönung erfahren. Brandt und Vogel berichteten von ihren Gesprächen, die sie gestern in Ost-Berlin mit der dort neu gegründeten SDP geführt hatten, einer selbstständigen Partei, wie sie betonen. Noch einmal wird hier vorgeschlagen, einen sogenannten runden Tisch zu bilden, an dem alle Parteien und viele Organisationen und Verbände zusammenkommen sollen, um zu beraten, wie man am besten mit dem Flüchtlingsandrang aus der DDR fertig werden könne. Der Kanzler hat dem Vorschlag eine glatte Abfuhr erteilt. In der anschließenden Pressekonferenz wurde nach Möglichkeiten für Annäherung an die DDR und eine Wiedervereinigung gefragt. Willy Brandt verwies auf die deutsch-deutschen Kommissionen, deren Schaffung die DDR vorgeschlagen hat. Mir will es lohnend erscheinen, auf die jetzige, etwas veränderte DDR- und SED-Führung bezogen, mal genau auszuloten, was die damit meinen, dass für eine neue Phase gemeinsame Kommissionen gebildet werden sollten auf einer Reihe von Gebieten, einer Reihe wohl noch auszuhandelnden Gebieten. Ich würde es für lohnend halten, herauszufinden, wie eine auf diese Weise charakterisierte angehobene Zusammenarbeit zwischen den beiden deutschen Staaten eine Stufe sein könnte, für wie lange Zeit auch immer, bis man in eine noch engere Verbindung miteinander eintreten wird. Dass gestern Abend in Berlin bei der großen Kundgebung während der Rede des Kanzlers gepfiffen wurde, das bedauere er. Und zum Absingen der Nationalhymne in Berlin meinte er: Also ich habe zunächst mal empfunden, dass zu meiner Zeit, wenn eine Veranstaltung mit der Nationalhymne abgeschlossen wurde, eine Musikkapelle da war. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Massenbesuch von DDR-Bürgern in der Bundesrepublik ist auch am Abend des ersten freien Reisewochenendes noch nicht abgerissen. Zehntausende warten noch an der Grenze. Inzwischen stauen sich auch kilometerlange Rückreiseschlangen auf bundesdeutschem Gebiet. Bereits am Nachmittag hatte die Rückreisewelle eingesetzt. Mehr als 3 Millionen DDR-Bürger nutzten die neue Bewegungsfreiheit zu einer Fahrt in die Bundesrepublik und nach West-Berlin. Die DDR-Behörden versuchten, den Ansturm zu entzerren und öffneten allein heute 13 zusätzliche Grenzübergänge. Auch für West-Berlin gab es weitere Kontrollstellen. Die wichtigste, der frühere Verkehrsknotenpunkt Potsdamer Platz. Dazu aus Ost-Berlin Klaus Richter. Diesmal sind die Ostberliner mit ihm zufrieden. Oberbürgermeister Erhard Krack eröffnet einen weiteren, den 5. neuen Grenzübergang am Potsdamer Platz, einst Verkehrsknotenpunkt des alten Berlin. In diesen Tagen ist sehr viel von historischen Momenten die Rede. Ist dies auch einer? Für Sie? Für mich ja. Absolut. Seit dem 13. August 1961 war der Potsdamer Platz von der Mauer eingeschlossen, verkam zur Einöde. Aus dem Westteil ist Berlins regierender Bürgermeister Walter Momper gekommen, um seinem Kollegen aus dem Ostteil die Hand zu reichen. Das alte Herz Berlins, so Momper, werde bald wieder schlagen. Beide Bürgermeister fordern die Menge auf, Ruhe und Gelassenheit zu bewahren. In der Nacht, kurz vor eins, wurde das erste Betonstück aus der Mauer entfernt. Kurz danach schon warteten Tausende auf beiden Seiten auf die Freigabe des Übergangs. Kurz nach acht, dann der erwartete Ansturm. Die erste Welle aus Richtung Osten bricht einfach durch. Sie kennen kein Halten mehr. Freude, Jubel, Ausgelassenheit, ein Festtag. Das wäre ein Gefühl, über den Potsdamer Platz zu gehen. Ja, ja, aber das sieht alles ganz anders aus wie früher. West- und Ostberliner Polizei versuchen gemeinsam, ein drohendes Chaos zu verhindern, mit Erfolg. DDR-Grenztruppen marschieren auf, zunächst mit umgehängten Gewehren. Wenig später rüsten sie ab, Bilder von bewaffneten Grenzern passen nicht mehr in die neue Zeit. Es dauert fast eine Stunde, bis eine Gasse gebildet werden kann, die Menschenströme sich ordnen. Oberbürgermeister Kraxombomper habe zugesagt, die Möglichkeiten eines freien Reiseverkehrs für Westberliner zu prüfen. Die Lücken in der Mauer werden größer. Die geteilte Stadt ist erneut ein Stück zusammengewachsen. Auch Bundespräsident Richard von Weizsäcker besuchte am Mittag den Potsdamer Platz. Von der jubelnden Menge wurde er regelrecht in den Ostteil der Stadt geschoben. Eine Menschenmenge erdrückte ihn fast auch auf dem Weg zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. In einem Gottesdienst, der zu einem großen Teil von DDR-Bürgern besucht war, mahnte er zur Besonnenheit. Ich denke, wenn mit so viel Friedfertigkeit und Entschlossenheit die Freiheit Schritt für Schritt erkämpft worden ist, wie es in Ost-Berlin und in der DDR geschehen ist bis heute, dann werden wir auch die nötige Besonnenheit aufbringen, um zu erkennen, was die Freiheit bedeutet, nämlich Verantwortung. Und dass jeder vom anderen dabei lernen und jeder dem anderen helfen kann. Auch heute strömten wieder rund 800.000 DDR-Bürger nach West-Berlin. Das Ladenschlussgesetz war außer Kraft gesetzt, viele Geschäfte hatten geöffnet. Die Zahl der DDR-Flüchtlinge nimmt offenbar ab. Nur noch 200 Menschen meldeten sich letzte Nacht im Durchgangslager Marienfelde. In den Nächten zuvor kamen etwa 1.000 DDR-Bürger, die endgültig im Westen bleiben wollen. Die Zahl der DDR-Übersiedler, die in ihre Heimat zurückkehren wollen, habe dagegen zugenommen, erklärt das Deutsche Rote Kreuz in Bonn. Für die Berliner aus Ost und West wurden kurzfristig heute kostenlose Großveranstaltungen ins Leben gerufen. Eishockey, Oper, Konzerte. Die Berliner Philharmoniker haben sich mit dem Dirigenten Daniel Barenboim spontan entschlossen, ein Gratiskonzert für DDR-Besucher zu geben. Man muss ja sehen, dass es war für alle diese Leute jahrelang nicht möglich gewesen, hierher zu kommen, diese Musik zu hören. Wir sprechen jetzt nicht über Politik, über Sozialismus oder Kapitalismus. Einfach, dass diese Leute hier einfach bei diesem Orchester, die eigentlich alle Deutschen gehört. Tausende strömten auch in die Deutschlandhalle zu einem deutsch-deutschen Rockkonzert. Ohne Gage traten hier 20 Musikgruppen auf, darunter auch Nina Hagen, Udo Lindenberg und Joe Cocker. Ost-Berlin hat inzwischen klargestellt, dass Bundesbürger weiterhin ein Visum benötigen, wenn sie in die DDR fahren wollen. Auch für West-Berliner bleibe es bei den alten Regelungen. Einzelne Reisende hatten heute berichtet, sie seien nur mit einem Pass und ohne Visum in die DDR gekommen. Für private Reisen in den Westen haben die DDR-Behörden bereits mehr als 4.300.000 Genehmigungen erteilt. Zunächst vom neuen Grenzübergang Ulitz. Bei Hof ein Bericht von Markus Lesch. Völlig unerwartet haben DDR-Grenzorgane heute früh in den Sperrzaun nordöstlich von Hof in Bayern ein 5 Meter breites Loch geschnitten. Seit 9.34 Uhr schaukelten hier bei der kleinen Ortschaft Ulitz mehrere tausend ostdeutsche Kleinwagen in Richtung Bundesrepublik. Sie rollen auf der mit Schlaglöchern übersäten alten Landstraße 173, die nach dem Mauerbau an dieser Stelle abrupt endete. Seit Öffnung der Grenze bei Ulitz ist die oberfränkische Stadt Hof nun wieder direkt aus der 30 Kilometer entfernt gelegenen Partnerstadt Plauen in Sachsen zu erreichen. Tausende von Bundesbürgern bildeten heute entlang der Strecke ein kilometerlanges jubelndes Spalier. Nach Schätzungen der Polizei kamen allein nach Nordbayern an diesem Wochenende 300.000 Besucher aus der DDR. Die Innenstadt von Hof brach unter dem Verkehr zusammen, musste für Autos gesperrt werden. Viele Geschäfte hatten heute geöffnet und erlebten einen Kundenandrang wie sonst vor Weihnachten. Vor allem Süßwaren- und Lebensmittelläden machten Rekordumsätze. Tschüss und kommt bald wieder. Das waren die Grüße und Wünsche, die immer wieder von den mehreren hundert Bundesbürgern geäußert wurden, die oft stundenlang am Grenzübergang Helmstedt standen, um die Reisenden zurück in die DDR für dieses Wochenende zu verabschieden. Und dass es ein Wiedersehen gibt, damit rechneten sie alle. Damit rechnet im Übrigen auch der Bundesgrenzschutz, der für das kommende Wochenende einen noch größeren Ansturm erwartet. Denn dann wird es sich herumgesprochen haben in der DDR, dass man wirklich ungehindert in den Westen reisen konnte. Die Beamten nahmen davon Abstand, die rückflutenden Zweitakter zu registrieren. Man wusste allerdings von Zählungen bei der Einreise, dass seit Öffnung der Grenzen am Freitag um 22 Uhr rund 37.000 Autos mit etwa 120.000 DDR-Bürgern Helmstedt passiert hatten. Auf Befragung gaben nur 1.700 davon an, dass sie für immer im Westen bleiben wollten. Die Einreise in die Bundesrepublik war erwartungsgemäß zurückgegangen. Am Spätnachmittag gab es nur noch ein sehr geringes Verkehrsaufkommen in Richtung Westen. Und das war die Situation am nordhessischen Grenzort Herleshausen am heutigen Nachmittag. Trabis und Wartburg, sie quälten sich durch enge Straßen und Gassen. Hunderte von DDR-Bürgern standen vor Läden. Es bildeten sich lange Käuferschlangen. Ja, die Läden, die konnten nur für kleine Grüppchen geöffnet werden. Auf der Landstraße quälte sich der Verkehr in Richtung Grenzkontrollpunkt Herleshausen. Nun sind wir wieder live am Grenzkontrollpunkt Herleshausen. Die Rückreisewelle, sie rollt. Ein Ende ist noch nicht abzusehen. Insgesamt haben 112.000 DDR-Bürger diesen Übergang in Richtung Westen benutzt. Noch nicht mal 10% sind hier geblieben. Die Rückreisewelle, sie führt zu Problemen auf Bundes- und Landesstraßen. Zurzeit gibt es hier Stauungen von etwa 10 bis 12 Kilometer Länge. Aber hier am Kontrollpunkt, hier wird nur durchgewinkt. Ebenso wie drüben in Warta. In Warta ist die Vorkontrolle offen und der Grenzübergang. Ja, da